Professor mit Studenten. Professor, eine Mörderin, vom Ehebruch zum Gattenmord ein Schritt. Der Gatte war Kammergerichtsrat. Ihren Aufenthalt in unserer Anstalt verdankt sie dem traurigen Faktum, dass der Henker besoffen war. Unser großer König hat Preußen die Kartoffel geschenkt. Wie dankt es ihm sein tapferer Landadel? Student mit Kartoffelschnaps. Studenten lachen. Professor, sie wurde begnadigt nach dem dritten Versuch. Sie sehen die drei Halsnarben. Und so steht sie vor uns, eine Unvollendete. Die Frau reißt sich die Kleider vom Leib, Wärter mit Zwangsjacke, Kampf. Professor, die Zwangsjacke, ein Instrument der Dialektik, wie mein Kollege von der Philosophischen Fakultät schließen würde. Eine Schule der Freiheit in der Tat, Sie brauchen nur hinzusehen, als Einsicht in die Notwendigkeit verstanden. Je mehr der Patient sich bewegt, desto enger schnürt er sich selbst wohl bemerkt, in seine Bestimmung. Jeder ist sein eigener Preuße, populär gesprochen. Darin liegt der erzieherische Wert, das Humanum sozusagen, der Zwangsjacke, die ebenso gut Freiheitsjacke genannt werden kann. Der Philosoph würde schließen, dass die wahre Freiheit in der Katatonie beruht, als dem vollendeten Ausdruck der Disziplin, die Preußen groß gemacht hat. Die Konsequenz ist reizvoll. Der ideale Staat, gegründet auf den Stupor seiner Bevölkerung, der ewige Frieden auf den globalen Darmverschluss. Der Mediziner weiß, die Staaten ruhen auf dem Schweiß ihrer Völker, auf Kotsäulen der Tempel der Vernunft. Student populär gesprochen. Studenten lachen. Professor, ich bitte mir eine mehr wissenschaftliche Haltung aus, meine Herren. Sehen Sie diesen Knaben, Idiot geworden durch Masturbation, die Ruine einer blühenden Kindheit. Knabe streckt die Zunge heraus. Und den Triumph der Wissenschaft, die von mir entwickelte Masturbationsbandage. Eine, wie Sie sehen, so einfache wie sinnreiche Konstruktion, die bei konsequenter Anwendung auf die Dauer auch den härtesten kleinen Sünder mürbe macht. Knabe spuckt, Wärter verbinden ihm den Mund. Sie ist nach Größen verstellbar. Und ich darf anmerken, meine Herren, wenn Sie mir die patriotische Abschweifung erlauben, ich meinerseits halte es nicht für einen Zufall, dass diese meine bescheidene Erfindung gerade im aufgeklärten Preußen unseres tugendhaften Monarchen zur Anwendung kommt. Ein Sieg der Vernunft über den rohen Naturtrieb, gegen den sogar der tägliche Gebrauch der Rute nichts vermochte. Kaum, dass er sie nicht mehr auf dem Rücken spürte, einmal erlahmt die strafende Hand des besten Pädagogen, der Mensch, leider ist keine Maschine, wiederholte der Verstockte, ohne die Vernarbung seiner Striemen abzuwarten, den schändlichen Handgriff nach dem Werkzeug, das der Schöpfer der Fortpflanzung in christlicher Ehe, versteht sich, vorbehalten hat. Gottes Ebenbild auch er, nach seinem Bilde schuf er ihn, mit einem gewissen Theologen zu sprechen. Studenten lachen, ich nenne seinen Namen nicht, Studenten lachen. Eine Lästerung, stellen Sie sich den Herrgott masturbierend vor. Deus masturbator, Studenten lachen. Student oder einen gewissen Theologen. Professor lacht. Nach 4 Wochen in der Bandage, die sozusagen als ein verlängerter und, weil mechanisch, unermüdender Arm der Pädagogik fungiert, vergisst der ärgste Wüstling sein Geschlecht. Ich darf demonstrieren. Wärter lösen die Bandage, Knabe, sein Gesicht vom Schmerz verzerrt, reibt seine tauben Arme, reißt sich die Maulbinder ab, greift nach seinen Genitalien. Studenten lachen. Professor wütend, ein Idiot. Krumm schließen, die Bandage war zu locker, eine Nachlässigkeit. Knabe wird krumm geschlossen, heult. Student 1, schlage Amputation vor, Herr Professor. Student 2, Kastration. Student 3, doppelt näht besser. Studenten lachen. Professor, ein schneidiger Vorschlag, Herr Kollege. Aber als Humanmediziner setze ich auf meine bescheidenere Methode. Gut Ding will Weile, junger Freund. Das Messer des Chirurgen ist die Ultima Ratio. Führen Sie ihn in 3 Wochen wieder vor. Mann im Käfig. Ich habe meinen Sohn geschlachtet, meinen Jesus. Gebt mir die Rute, gebt mir die Rute. Professor, gebt sie ihm. Das geschieht, Mann im Käfig geißelt sich. Professor, das nennt er Buße tun für die Erschaffung der Welt. Zebal, Zebaoth, auch der blutige Baal genannt, von den Schülern, die seiner strafenden Hand anvertraut waren. Die Hand ist trainiert, wie zu sehen. Korporal im siebenjährigen Krieg, ein Lehrer, wie er im Buch steht. Jesus war sein Liebling, so genannt von den Mitschülern, weil er sich an ihren Streichen nicht beteiligte. Vielleicht, weil Zebal, wie böse Zungen behaupten, an seiner außerehelichen Verfertigung nicht unbeteiligt war. Studenten lachen, ein Engel jedenfalls, mit dem der Lehrer seine Kammer teilte. Studenten lachen. Der Rest steht in der Bibel. Studenten lachen. Für ein Strafgericht, das Zebaot über seine Zöglinge verhängt hatte, bot sich Jesus als Sühnopfer an. Er wollte die Strafe auf sich nehmen, einer für alle ein Gotteslamm. Sein Schöpfer, von so viel Tugend zu Tränen bewegt, akzeptierte und tat, um seinem Geschöpf an Seelengröße nicht nachzustehen, sowie den pädagogischen Effekt zu verdoppeln, ein Übriges, indem er es den Sündern überließ, das Exempel zu statuieren. Sie taten es gründlich. Gott Zebaoth hat keinen Sohn mehr, das Dorf einen neuen Schulmeister, die Geschichte der Medizin einen Höhepunkt, Gott als Patient. Zebal weint. Ich schäme mich, ich schäme mich, ich schäme mich. Student 1. Ich höre, Sie haben die Welt erschaffen, Herr Zebal. Zebal, ja, es ist meine Schuld, alles ist meine Schuld, ich bin allmächtig. Student 2 kreuzt die Hände vor den Genitalien und ich bin die Jungfrau Maria. Student 3, ich bin Jesus. Arme wie Flügel bewegend, das ist die Himmelfahrt. Student 4 wölbt den Bauch vor, ich bin der Papst in Rom. Alle vier knien vor dem Käfig, Vater unser, der du bist im Himmel. Studenten lachen. Professor, ein Irrenhaus. Was zu beweisen war, gehen wir, meine Herren, Professor und Studenten ab. Zebal flüstert, ja, ich habe die Welt erschaffen. Ich bin der Narr, ich bin der Verbrecher. Ich kann mir die Augen ausreißen und sehe euch doch. Wenn ich sterben könnte, ich habe meinen Sohn geschlachtet. Ich kot meiner Schöpfung, Erbrechen meiner Engel, Eiterkorn in meinen Harmonien. Ich bin die Fleischbank, ich bin das Erdbeben, ich bin das Tier, der Krieg, ich bin die Wüste. Schreit. Schwarze Engel bevölkern den Zuschauerraum und fallen lautlos über das Publikum her. Schwer zu besetzen. Et in Arcadia ego. Also, das kennt ihr sicher. Auch ich war in Arkadien. Die Inspektion. Rübenacker. Bauernfamilie kriecht in den Furchen. An der Rampe wird ein Stehpult, am Acker ein Marmorblock aufgestellt. Ein Knabenchor nimmt Aufstellung, Münder offen zum Gesang. Ein Schwarm von Malern stellt seine Staffeleien auf. Friedrich Schiller begibt sich an das Stehpult, der Bildhauer Schadow an den Marmorblock. Auftritt Friedrich von Preußen mit Krückstock, Beamten und Voltaire. Beamte stellen zwei Klappstühle auf. Friedrich und Voltaire nehmen Platz. Schiller rezitiert zwischen Hustenanfällen den Spaziergang. Der Bildhauer Schadow bearbeitet den Marmorblock. Ab und zu die Bäuerin Maß nehmen, wenn sie sich in der Furche aufrichtet und den Rücken streckt. Wenn sie sich nicht mehr bücken kann, weil der Rücken steif ist, hilft ihr der Bauer mit einem Faustschlag zurück in die Furche. Friedrich nimmt eine königliche Haltung ein, die Maler malen. Der Knabenchor singt kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit. Friedrich erhebt sich, schreitet, weist immer königlich und seine Posen mit Rücksicht auf die Maler, wegen der Gicht mit Anstrengung lange haltend, gelegentlich wiederholend oder verbessernd, setzt zum Sprechen an, blickt indigniert auf Schiller, der, während der Knabenchor schon schweigt, immer noch an der Rampe den Spaziergang rezitiert. Beamte leeren einen Rübensack aus und stülpen Schiller über den Kopf. Man hört während des folgenden in Abständen sein dumpfes Husten. In der Tat, also Friedrich, in der Tat, kein Schauspiel erfreut das Auge eines Königs mehr als eine blühende Provinz, bevölkert mit fleißigem Landvolk, das in Frieden seiner Arbeit nachgeht. Neben der Feldfrucht gedeihen die Künste. O, die karge Schönheit meines Preußen. Ich gebrauche das Possessivpronomen nicht als solches, mein lieber Voltaire, vielmehr in Betracht der Einheit, Unité von Staat und Volk, als von welcher Preußen der Welt das Beispiel gibt. Das Volk bin ich, wenn Sie wissen, was ich meine. Applaus der Beamten. Friedrich mit Megafon zum Bauern. Die Orangen sind heuer gut geraten, wie? Ein Bauer steht stramm mit ihm, seine Familie. Zu Befehl, Majestät, es sind Rüben. Friedrich, hat er Rüben gesagt? Bauernkinder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eine Bauersfrau kocht Rüben. Friedrich, wir werden sehen, probier er. Wirf den Bauern eine Rübe zu, der Bauer isst die Rübe. Friedrich, schmecken ihm seine Orangen, Kerl. Bauer spuckt Zähne, die Orangen schmecken mir ja wohl, Majestät. Voltaire kotzt an der Rampe. Friedrich zum Bauern, brav. Ein Bauerntanz für unseren Gast aus Frankreich. Man reicht ihm die Flöte. Die Beamten setzen den Bauern, der Bäuerin, den Bauern Kindern Hahnenköpfe auf. Friedrich spielt einen rebellischen Bauerntanz. Voltaire hält sich die Ohren zu. Bauernfamilie tanzt in den Furchen. Applaus auch von Voltaire. Die Bauern liefern den Beamten die Hahnenköpfe wieder ab. Friedrich zu Voltaire, ein kunstliebendes Volk, meine Preußen. Zum Bauern, probier er es im nächsten Jahr einmal mit Bananen. Friedrich wendet sich zum Gehen. Ein Maler hält ihm seine Leinwand vor. Friedrich, nach einem Blick auf das Bild, zeigt mit dem Krückstock auf die Statue, die inzwischen kenntlich ist. Ein klassizistischer Akt. Kunst ist Schönheit. 10 Stockhiebe für den Kleckser. Ein Beamter haut dem Maler die Leinwand über den Kopf. Die Kollegen malen sein Gesicht schwarz. Aufbruch. Friedrich, et in Arcadia ego. Zeigt in den Zuschauerraum. Sehen Sie das Rindvieh friedlich grasend. Das Regieanweiser sind nicht verbindlich. Preußen, eine Heimat für Volk und Vieh. Und Sie können sagen, Sie sind dabei gewesen, mein lieber Voltaire. Voltaire nimmt eine Rübe, ein Souvenir, die preußische Orange. Alle ab, nur Schiller und die Bauern bleiben auf der Bühne. Der Bauer kräht, wirft die Statue um, treibt Frau und Kinder mit Faustschlägen zu schnellerem Arbeiten an. Schiller ohne Stehpult, den Sack noch über dem Kopf, hustet an der Rampe. Friedrich der Große, Zimmerflucht auf eine schmale Tür in Sanssouci. Vorn der Staatsrat, Kreaturen und Räte mit Papier. Herzton und Atem des sterbenden Königs. Flüsterchor des Staatsrats, anschwellend, er krepiert, er krepiert, er krepiert. Herzton und Atem aus, Stille, Wind, der dem Staatsrat das Papier aus den Händen reißt, über die Bühne treibt, auf der Bühne herumwirbelt. Der Staatsrat jagt Papier. Mehr Papier weht auf die Bühne in den Zuschauerraum. Vorhang mit schwarzem Adler. Heinrich von Kleist spielt Michael Kohlhaas. Verkommenes Ufer, See bei Strausberg. Kleist in Uniform, Kleistpuppe, Frauenpuppe, Pferdepuppe, Richtblock. Kleist berührt Gesicht, Brust, Hände, Geschlecht der Kleistpuppe. Streichelt, küsst, umarmt die Frauenpuppe. Schlägt mit dem Degen der Pferdepuppe den Kopf ab. Reißt der Frauenpuppe das Herz heraus und isst es. Reißt sich die Uniform vom Leib, schnürt den Kopf der Kleistpuppe in die Uniformjacke, setzt den Pferdekopf auf, zerhackt mit dem Degen die Kleistpuppe. Rosen und Därme quellen heraus. Wirft den Pferdekopf ab, setzt die Perücke der Frauenpuppe auf, zerbricht den Degen überm Knie, geht zum Richtblock, nimmt die Perücke ab, breitet das Frauenhaar über den Richtblock, beißt sich eine Pulsader auf, fällt den Arm, aus dem Sägemehl rieselt, über das Frauenhaar auf dem Richtblock. Vom Schnürboden wird ein graues Tuch über die Szene geworfen, auf dem ein roter Fleck sich schnell ausbreitet. Lessings Schlaf, Traum, Schrei. 1. Projektion. Lessing hatte in seinem ganzen Leben einen ungemein folgsamen Schlaf, der sogleich kam, wenn es ihm nur einfiel, die Augen zu schließen. Er hat mich oft versichert, dass er nie geträumt hätte. Dieses Glück behielt er bis an sein Ende und sagte noch kurz vorher, wenn er den ganzen Tag geschlafen hätte, freue er sich doch auf die Nacht. Leisewitz. Schauspieler wird geschminkt, Lessingmaske und kostümiert. Bühnenarbeiter stellen langen Tisch und Stühle auf. Schauspieler liest. Mein Name ist Gotthold Ephraim Lessing. Ich bin 47 Jahre alt. Ich habe 1-2 Dutzend Puppen mit Sägemehl gestopft, das mein Blut war. Einen Traum vom Theater in Deutschland geträumt und öffentlich über Dinge nachgedacht, die mich nicht interessierten. Das ist nun vorbei. Gestern habe ich auf meiner Haut einen toten Fleck gesehen, ein Stück Wüste. Das Sterben beginnt. Beziehungsweise es wird schneller. Übrigens bin ich damit einverstanden. Ein Leben ist genug. Ich habe ein neues Zeitalter nach dem anderen heraufkommen sehen. Aus allen Poren Blut, Kot, Schweiß triefend jedes. Die Geschichte reitet auf toten Gäulen ins Ziel. Ich habe die Hölle der Frauen von unten gesehen. Die Frau am Strick, die Frau mit den aufgeschnittenen Pulsadern, die Frau mit der Überdosis auf den Lippen Schnee, die Frau mit dem Kopf im Gasherd. 30 Jahre lang habe ich versucht, mit Worten mich aus dem Abgrund zu halten, brustkrank vom Staub der Archive und von der Asche, die aus den Büchern weht, gewürgt von meinem wachsenden Ekel an der Literatur, verbrannt von meiner immer heftigeren Sehnsucht nach Schweigen. Ich habe die Taubstummen um ihre Stille beneidet im Geschwätz der Akademien und in den Betten der vielen Frauen, die ich nicht geliebt habe, um ihren lautlosen Beischlaf. Ich fange an, meinen Text zu vergessen. Ich bin ein Sieb. Immer mehr Worte fallen hindurch. Bald werde ich keine andere Stimme mehr hören als meine Stimme, die nach vergessenen Worten fragt. Freunde treten auf, debattieren lautlos, besetzen die Stühle. Das sind meine Freunde. Freunde verbeugen sich. Seit einiger Zeit fange ich an, ihren Namen zu vergessen. Freunde ziehen Strumpfmasken über Gesichter. Vergessen ist Weisheit. Am schnellsten vergessen die Götter. Schlafen ist gut. Der Tod ist eine Frau. Schauspieler erstarrt in Lessingmaske. Freunde in Debattierposen. 2. Projektion. Aus dem Preußen des zweiten Friedrich, Gold im Stechschritt, Silber im Spießrutenlauf, kommt Lessing nach Amerika, Land der Kartoffel, die Preußen groß machen wird. Auf einem Autofriedhof in Dakota begegnet er dem letzten Präsidenten der USA. Autofriedhof, elektrischer Stuhl, darauf ein Roboter ohne Gesicht. Inzwischen unter den Autofracks in verschiedenen Unfallposen klassische Theaterfiguren und Filmstars. Lessing mit Nathan dem Weisen und Emilia Galotti, Namen auf dem Kostüm. Emilia Galotti rezitiert, Gewalt, Gewalt, wer kann der Gewalt nicht trotzen? Was Gewalt heißt, ist nichts, Verführung ist die wahre Gewalt. Ich habe Blut, mein Vater, so jugendliches, so warmes Blut als eine. Auch meine Sinne sind Sinne, ich stehe für nichts, ich bin für nichts gut. Geben Sie mir, mein Vater, geben Sie mir diesen Dolch. Nathan rezitiert gleichzeitig den Schluss der Ringparabel. Wohl an und so weiter. Polizeisirene, Emilia und Nathan vertauschen ihre Köpfe, entkleiden, umarmen, töten einander. Weißes Licht, Tod der Maschine auf dem elektrischen Stuhl. Bühne wird schwarz. Stimme, Stunde der Weißglut, tote Büffel aus den Canyons, Geschwader von Haien, Zähne aus schwarzem Licht, die Alligatoren, meine Freunde, Grammatik der Erdbeben, Hochzeit von Feuer und Wasser, Menschen aus neuem Fleisch, Lautréamont Maldoror, Fürst von Atlantis, Sohn der Toten. 3. Projektion, Apotheose, Spartacus, ein Fragment. Auf der Bühne ein Sandhaufen, der einen Torso bedeckt. Bühnenarbeiter, die als Theaterbesucher kostümiert sind, schütten aus Eimern und Säcken Sand auf den Haufen, während gleichzeitig Kellner die Bühne mit Büsten von Dichtern und Denkern vollstellen. Lessing wühlt im Sand, gräbt eine Hand aus, einen Arm. Die Kellner, nun in Schutzhelmen, verpassen Lessing eine Lessing-Büste, die Kopf und Schultern bedeckt. Lessing auf den Knien macht vergebliche Versuche, sich von der Büste zu befreien. Man hört aus der Bronze seinen dumpfen Schrei. Applaus von Kellnern, Bühnenarbeitern, Theaterbesuchern. Gut, das war's. Gar nicht so lang, wie ich dachte.